WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch eine freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Ich würde mich gerne mit euch unter anderem über die traurigen Ereignisse in Paris unterhalten. Und im Besonderen würde ich gerne mit euch darüber diskutieren, was darf Satire? Der Grund des schlimmen Anschlages in Paris sind ja diese sogenannten Mohammed-Karikaturen. Ich habe heute die sozialen Netzwerke ein wenig beobachtet und verfolgt. Und natürlich waren sich alle einig darüber, dass das eine ganz furchtbares Ereignis, eine schwere, schlimme Katastrophe ist, die passiert ist in Paris. Aber es gibt durchaus kontroverse Meinungen über die Frage, was darf Satire? Darf Satire religiöse Inhalte zum Inhalt nehmen? Darf man verarbeiten? Darf man sich über Mohammed oder Jesus in der Satire lustig machen? Oder gibt es da eine Grenze, die man respektieren muss, indem man sagt, ein Spaß über Mohammed oder über Jesus verletzt die religiösen Gefühle der Gläubigen? Oder ist es richtig zu sagen, nein, wir leben in einem freien Land, wir leben in einem freien Europa und das ist eben die Kunstform der Satire, dass man eben Religionsführer und auch religiöse Inhalte durchaus verarbeiten kann. Was glaubt ihr? Was denkt ihr? Was ist eure Meinung? Darüber würde ich gerne mit euch diskutieren. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Kim Sara und ist 21. Guten Morgen, Kim Sara. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Über meine Schwester. Was ist da los? Also, ich mache mir total Sorgen und ich vermisse sie total, weil sie ist vor, ich glaube, das sind jetzt im Oktober 2 Jahre gewesen, ist sie abgehauen. Wie alt? Wie alt war sie, als sie abgehauen ist? Damals war sie 18. Ja. Und sie wird im April 20. Sie ist so von heute auf morgen, war sie weg? Nicht ganz von heute auf morgen. Also sie ist über Wochen hinweg immer so, wie sag ich das, immer tagsüber weg gewesen und maximal nachts wiedergekommen. Und ihr wusstet, die Familie wusste nicht, wo sie war? Doch, also wir wussten, mit wem sie unterwegs ist, aber das war auch alles. Mhm. Und, aber naja, dann war sie plötzlich ganz weg. Ja, und das auch im Streit. Mhm. Also es hat ordentlich gekracht und dann hat Mama, wer hat sich da gestritten? Meine Mama und sie. Und worum ging es da? Also primär darum, dass sie sich haben in einer Bedarfsgemeinschaft gewohnt. Eine Bedarfsgemeinschaft? Was? Ja, was heißt also, das? Also meine Mama hat Hartz IV gekriegt. Mhm. Und wir Kinder, wir sind halt damit von abhängig gewesen. Mhm. Und meine Schwester, die war halt schon aus der Schule raus, mhm, und hat keinen Ausbildungsplatz gekriegt und war deshalb auch als arbeitslos gemeldet. Mhm. Und musste halt dementsprechend musste halt immer zum Arbeitsamt laufen und da halt, mhm, hatte halt Termine und musste halt immer dahin gehen und halt die Regeln befolgen. Mhm. Und das hat sie halt nicht ganz so getan. Ach so, und dadurch gab es den Streit zwischen der Mutter. Genau, und Mama ist da halt immer hinterhergelaufen, ja, und es hat halt nicht so geklappt und dadurch, naja, das war halt immer nervenaufreibend für, mhm, beide Parteien. So, dann gab es den großen Streit, deshalb, und danach war sie weg. Ja, weil Mama gesagt hat, meine Schwester hat dann illegal gearbeitet. Mhm. Jedenfalls. Als was? Ich glaube, in einer Spielhalle. Mhm. Und das darf man ja nicht einfach so, mhm, Geld einfahren. Mhm. Mhm. Und da hat Mama gesagt, hier, du kannst es nicht einfach machen, das muss alles abgesprochen werden. Mhm. Man kann ja arbeiten bei Hartz IV. Mhm. Da gibt es ja so komische Prozente, die man dann, genau, einfahren kann. Genau. Und Ja, aber das... Da hat sie sich nicht dran gehalten. Nee, Jule hat dann irgendwie was Eigenes über das Arbeitsamt gemacht. Aber das wissen wir nicht genau. Das war irgendwie eine ganz komische Schiene. So, und dann war sie weg. Ja, nee, dann hat meine Mama gesagt, hier, so geht das nicht. Entweder du machst es richtig oder du gehst. Mhm. Ja gut, soweit war ich gerade schon. Also, genau. Und dann ist sie gegangen und dann war sie weg. Und dann hat meine Schwester gesagt, du schmeißt mich raus. Und dann war sie weg. Mhm. Ja. Naja, so lustig ist das nicht. Ja, ich weiß, ist überhaupt nicht lustig. Nee. Ihr habt jetzt die letzten 2 Jahre, was habt ihr von ihr in den letzten 2 Jahren gehört? So gut wie gar nichts. Also erstmal haben wir festgestellt, dass sie uns Geld gestohlen hat. Meine Mama hat immer was hat sie immer was beiseite gelegt, was am Monatsende übrig geblieben ist. Mhm. Hat sie immer beiseite gelegt und gespart. Wie viel Geld hat sie dann geklaut? Fast 5.000 Euro. 5.000 Euro? So viel konnte deine Mama zur Seite legen von dem wenigen Geld, was sie bekommen hat? Meine Mama ist ein Sparfuchs. Das ist ja toll. Ja, wer weiß, wie lange sie gespart hat dafür? Knapp 10 Jahre. Ah ja, okay. Dann war das wirklich hart erspartes Geld und extrem wertvoll für sie und für die Familie. Ja. Und das Geld hatte sie einfach zu Hause irgendwo versteckt? Ja. Das war ja schon schön dumm. Hätte sie es besser auf die Bank gebracht. Ja, aber wo soll sie es denn sonst hinbringen? Auf der Bank? Na, dann ist es ja gleich wieder weg. Weil man darf ja nur ein gewisses Kapital haben. Ach so, ja klar, das reicht. Ja, sehr, sehr richtig. Das sollte halt für Notfälle sein. Natürlich, ja. Ja. So bitter erspart, 5.000 Euro weg und Tochter weg. Dann sagst du, ihr habt so gut wie nichts gehört. Das heißt, so ein bisschen habt ihr doch gehört, wo sie vielleicht ist. Ja, also meine Mama hat immer versucht, meine Schwester, über E-Mail zu erreichen. Mhm. So von wegen, hier, wo steckst du? Wir vermissen dich. Ich hab dich lieb, egal was du gemacht hast, egal was passiert ist. Ich hab dich trotzdem lieb. Weil meine Mama hängt ja immer noch hinterher. Egal, also Mama... Das ist schon klar. Was antwortet sie dann? Darauf reagiert sie eigentlich immer gar nicht. Da kommt immer nur zum Muttertag was oder zu Weihnachten was. Aber da kommt dann auch immer nur so ein blöder Satz wie Hallo Ela, alles Gute zum Muttertag. Dabei Mutter in Anführungsstriche gesetzt. Ah ja, also nur eine Spitze da drin. Aber ihr habt keine Ahnung, wo sie ist. Doch. Doch? Ja, erst hat sie im gleichen Ort gelebt. Also... Und man ist sich nicht... Das sagt ihr sogar was. In der Nähe von Eschwege wohnt meine Mama. Ah, da habe ich Verwandte, ja. Ich weiß, habe ich mal gehört. Ja, genau, ja. In der Nähe von Sontra. Ja, nördlicher, das nördliche. Ja, da habe ich meine Verwandten. Okay. da ist ja relativ klein, da kennt man sich ja untereinander. Mhm. Und da hat meine Schwester nur 2 Straßen weiter gewohnt. Wie, und die ist dann euch nicht über den Weg gelaufen mal irgendwann? Weiß ich nicht, also... Ich wusste, wo sie ist, weil ich bin da jeden Tag dran vorbei. Ich war da in der Freiwilligen Feuerwehr und... Hast du sie aber nicht gesehen? Natürlich habe ich sie gesehen. Achso, du hast sie gesehen. Aber sie dachte wohl, ich bin doof genug, sie nicht zu bemerken oder so. Ah ja, okay. Und wo hält sie sich jetzt zur Zeit auf? In Ahrensburg. Aha. Also... Wie weit ist das entfernt? Das sagt mir nur nichts. Das ist bei Hamburg, nördlich von Hamburg, zwischen Lübeck und Hamburg. Was macht sie da? Ich weiß es nicht. Mhm. Vermutlich nichts. Mhm. Hatte ja vorher schon keinen Ausbildungsplatz und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt noch einen hat. Obwohl, ich will es ja nicht bezweifeln. Vielleicht hat sie ja was gefunden. Ich würde es ihr wünschen. Ich würde es ihr wirklich wünschen. Hast du denn irgendwie mal von deiner Seite aus versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Ich traue mich nicht. Warum nicht? Naja, es ist so viel passiert. Also, und einerseits bin ich so wütend. Ich weiß nicht, kennen Sie das, diese Wut, die man hat? Ja, na klar. Wie war denn euer Verhältnis früher? Zwischen euch Mädels? Eigentlich ganz gut. Also ganz früher als kleine Kinder waren wir unzertrennlich. Also das ist meine kleine Schwester. Aber das ist doch schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Das heißt, ihr hattet keinen schlimmen Streit und da ist nichts wirklich... Sie hat mir misstraut. Bitte? Sie hat mir misstraut, weil ich auch mit Mama ein gutes Verhältnis hatte. Okay. Aber es ist jetzt nicht so was richtig Dramatisches vorgefallen. Das heißt, da könnte man doch vielleicht auch an die guten Zeiten anknüpfen. Mach es doch mal. Versuch doch mal, mail ihr mal. Hast du auch noch eine Telefonnummer? Telefonnummer nicht, aber eine E-Mail-Adresse. Ja. Wenn sie noch stimmt. Okay. Weil ich wohne ja auch nicht mehr zu Hause. Vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, weil ich wohne jetzt ja auch wieder in Schleswig-Holstein, weil wir sind ja alle gebürtig aus Hamburg. Na guck mal, dann bist du gar nicht so weit weg von ihr. Ja, nö. Ja, mach das doch, Kim. du hast doch gar nichts zu verlieren. Vielleicht kannst du ja so irgendwie, vielleicht kannst du deiner Schwester sogar helfen. Wir wissen ja nicht, in welcher Situation sie dort lebt. Vielleicht ist sie in Not, vielleicht ist sie in Angst, vielleicht ist sie halb kriminell, vielleicht wird sie unterdrückt. Niemand weiß ja, was los ist. Oder weißt du doch irgendwas? Ich weiß nicht, ob sie dann die Hilfe annehmen würde. Nee, das weiß ich natürlich auch nicht, aber das muss man ja. Man kann ja nur die Hand reichen. Ja, aber ob sie die dann annimmt, ist ja auch eine Frage. So, aber du musst sie auch reichen. Bisher hast du sie noch nicht gereicht. Ne? Ich habe ihr mal eine SMS geschickt. Kam keine Antwort. Nein. Gut, aber ist das auch nicht die aktuelle Nummer? Gerade hast du ja gesagt, dass... Genau, ja. Und über Facebook habe ich sie auch mal versucht zu erreichen, aber da hat sie mich jetzt blockiert. Gut. Da hat sie abgeblockt. Gut, dann gibt es noch die Möglichkeit, noch mal eine Mail zu schreiben. Und wenn sie dann auch nicht reagiert, ja, dann kann man nichts machen. Du weißt überhaupt nicht, was da los ist, wie sie da lebt, mit wem sie lebt. Ich weiß, mit wem sie lebt. Ach, du rückst immer so nach und nach mit den Informationen raus. Am Anfang hast du gesagt, du weißt gar nichts und dann kommt immer mehr raus. Ja, ich weiß schon einiges, aber erzähl nicht doch mal. Das ist so ein Durchbaddel. Also, ich will ja nicht beleidigend sein, aber das war mal früher so eine Art bester Freund von mir. Mit dem ist sie zusammen? Ja. Woher weißt du das denn? Weil er schon mit ihm zusammen war, als wir noch befreundet waren. Also, die waren schon miteinander zusammen. Aber dann weißt du doch nicht, ob die jetzt immer noch zusammen sind. Doch, weil die zusammen abgehauen sind. Ja, aber gut, das weißt du nicht. Ob die jetzt immer noch zusammen sind, das weißt du doch nicht. Doch. Woher? Doch, das weiß ich. Weil die zusammen Bilder posten und weil ich Freunde habe, die das sehen. Ach so, okay. Und André ist so ein Mensch, das ist so ein... Also könntest du zu dem auch Kontakt aufnehmen? Zu dem werde ich keinen Kontakt mehr aufnehmen. Okay. So, Kim Sarah, du machst dir Sorgen um deine Schwester. Ja. Wenn man sich Sorgen um jemanden macht, muss man alle Möglichkeiten in die Hand nehmen, um dem zu helfen oder zumindest erstmal an die Person ranzukommen. Das ist dein nächster Schritt, das musst du machen. Eine E-Mail schreiben. Ja. Das werde ich tun. So, und vielleicht kommt ja irgendwas in die Gänge. Vielleicht. Total toll. Ja, vielleicht nimmt sie Kontakt zu dir auf. Vielleicht könnt ihr euch dann besuchen. Vielleicht hast du den Schlüssel in der Hand, dass sich das alles wieder einrenkt zur Familie. Das wäre doch toll. Das wäre total toll. Aber dann muss sie natürlich, wenn du mit ihr irgendwann Kontakt hast, muss sie das wieder gut machen, was sie deiner oder eurer Mutter angetan hat. Nämlich 5.000 Euro zurückzahlen. Ich glaube, die 5.000 Euro sind meiner Mama gar nicht so wichtig. Für meine Mama ist wichtig, dass einfach nur sie zurückkommt und vielleicht nur, ich glaube, tut mir leid, was ich gemacht habe. Das würde reichen. Ja, verstehe. Kim Sarah, ich wünsche dir viel Glück bei der Kontaktaufnahme mit deiner Schwester. Dankeschön. Vielleicht habe ich ja Glück und sie hat das vielleicht auch schon gehört und hat vielleicht gemerkt, so vielleicht ist da noch Interesse da oder ich weiß es ja nicht. Ja, vielleicht. Das wäre schon mal toll. Viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist die Christine und die Christine ist 78. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Christine. Domian, ich wünsche zunächst Ihnen und Ihrem Team fürs neue Jahr alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ich danke sehr herzlich und gebe die Wünsche sehr gerne zurück. Ja. Und frage aber gleich, wir können uns doch duzen, ne? Wir duzen uns alle hier. Ja. Also darfst du auch du zu mir sagen. Ja, in Ordnung. Super, Christine. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide? Ja, über ein Problem, das ich zurzeit nicht weiß, wie ich es lösen soll. Mein Mann ist verstorben am 5. Januar und unsere Tochter hat sich vor 25 Jahren schon von uns entfernt. Und jetzt hat sie... Darf ich mal kurz fragen? Jetzt am 5. Januar, also Vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen? Ja. Ist er plötzlich verstorben? Ja, er war schon länger krank. Und unsere Tochter wusste das aber nicht, weil sie kein Verhältnis mehr zu uns hatte. Mhm. Aber unser Sohn hatte ein Verhältnis noch zu ihr. Mhm. Und zwar habe ich immer gesagt, nachdem das zerstritten war, zu unserem Sohn, ich will mit der Frau nichts mehr zu tun haben, die nichts sich um die Eltern kümmert. Und dann habe ich immer gesagt, der normale Weg ist, dass die Eltern zuerst gehen. Und wenn die dann nicht mehr sind, dann hast du keine Familien mehr. Mhm. Und es ist immer noch besser, ein Familienmitglied zu besitzen und zu haben als Fremde. Ja. Und da habe ich immer, ich habe nie Böses gesagt und dann habe ich immer mit Engelzungen geredet und mein Sohn hat sich dann auch herabgelassen und mit ihr Kontakt aufgenommen. Mhm. Und er hat sich sehr bemüht, dass sie mal eines Tages aus sich herauskommt und sagt, wie geht es meinen Eltern? Aber das und hat sie nie getan. Das hat sie nie getan. Lass und dann hat er gesagt zu mir, wenn du möchtest, dass ich zu ihr sage, wie es euch geht, mache ich das. Mhm. Ich sage, nein, Michael, das ist so lange her. Wenn sie Kontakt haben möchte mit uns, fragt sie dich. Mhm. Und wenn sie dich fragt, dann kannst du... Aber sie hat nie gefragt. Nein, sie hat nie gefragt. Du sagst 25 Jahre? Ja. Weswegen habt ihr euch denn so zerstritten damals? Das war eine Lappalie. Wir saßen am Mittagstisch, wir unterhielten uns über Vitamine und dann erwähnte ich so, ja, Bananen sind auch wichtig, Kalium ist wichtig. Und da ging sie aus sich raus und sagte, wie kannst du das sagen, Kalium ist Gift. Und da habe ich gesagt, du irrst, in Bananen ist Kalium und das ist auch wichtig. Und dann ist sie rausgelaufen aus dem Zimmer und hat so gesagt zu mir, du bist borniert. Und dann war ich so perplex, dann habe ich zu unserem Sohn gesagt, sag mal deiner Schwester, sie ist blasiert. Wie alt war die Tochter zu der Zeit? Da war sie schon fast Ende des ersten Staatsexamen. Sie ist Juristin. Ja, wie alt war sie da? Ja, da war sie so 29. Mhm. Ja. Wie? Wegen dieser Kleinigkeit? Ja, ja. Und dann hat vorher sie sich, war das Verhältnis okay? Ja. Sie dann hat sie sich zurückgezogen. Sie hatte allerdings schon mit unserem Sohn verhandelt. Der ist in Siegen angefangen zu studieren als Architekt im Hochbau. Mhm. Und da wäre der untergegangen. Der wohnt in einer Doublette mit einem Asiaten zusammen. Und der war selten da, aber da waren ganz viel asiatische Gewürze und da waren plötzlich Kakerlaken. Und da war der so am Ende und dann hat die Schwester zu ihm gesagt, unsere Tochter, komm nach Düsseldorf und studier dort weiter. Mhm. Wir haben uns nicht eingemischt, denn er hat diese zwei Semester, die er dort gemacht hat, hat er verloren, weil okay. In Düsseldorf ein anderes System ist. Okay, lass uns das in der Richtung gar nicht so ausdehnen. Nein. Also ich halte fest, wegen einer absolut dämlichen, so kann man es sagen, dämlichen Lappalie, habt ihr euch entzweit. Ja. Sie hat sich entzweit von ihrer Mutter und von ihrem Vater. Ja. Und danach gab es keinen Kontakt mehr? Nein. Dann ist sie nach Düsseldorf zurück am gleichen Tage. Und mein Mann hat sich ans Telefon gehängt und hat gesagt, wie kannst du wegen so einer dummen Sache, komm doch bitte zurück, weil es Weihnachten war. Mhm. Und sie ist zurückgekommen. Dann hat sie sich in ein anderes Zimmer gesetzt und hat nicht mit uns gesprochen. Und dann ist sie nach Weihnachten nach Düsseldorf zurück und seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen. Du weißt so ja ein bisschen was über den Sohn, sie, wie es ihr geht, wie sie lebt. Aber, ja. Aber das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Ja, ja. So, jetzt ist dein Mann gestorben vor ein paar Tagen. Ja. Und der hing sehr an seiner Tochter, an seinen Kindern. Aber die Tochter war sein Ein und alles. Er ist selbst nur mit Brüdern groß geworden. Wie alt ist dein Mann geworden? Mein Mann auch, gleichen Alters. Gleichen Alters. Ja. Das heißt, auch schon ein älterer Mann, wo man auch eventuell mit einer Krankheit rechnen kann. Das heißt, sie hat niemals auch nicht den Bruder gefragt, wie geht's Papa eigentlich oder Mama oder so. Nein. Gar nichts. Nein, gar nichts. Wirst du sie jetzt benachrichtigen? Das ist so, die ehemalige Freundin von meinem Sohn, mit der war 12 Jahre zusammen, die sind zusammen nach München gezogen, die war ganz früh vollweise. Und die hat zu unserem Sohn gesagt, wenn wir mal Schluss haben sollten, ich möchte nicht auf deine Eltern verzichten. Mhm. Und das war ja eigentlich gut für uns. Mhm. Und die hat heute noch innigen Kontakt zu uns und die weiß auch ziemlich über Familienverhältnisse Bescheid. Aber und die hat angerufen bei unserer Tochter und hat gesagt, weißt du eigentlich, dass es seinem Vater schlecht geht? Ah, ja. Und dann hat sie unseren Sohn angemeldet und hat gesagt, was ist mit dem Vater? Mhm. Und da war der aber inzwischen schon verstorben und da hat er gesagt, es ist nichts mehr mit dem Vater, der ist verstorben. Und wie hat sie darauf reagiert? Gar nichts, war Schluss. Dann kam eine neue SMS. Wie kann ich helfen? Ach, jetzt plötzlich. Ja, jetzt kann ich mich an Beerdigungskosten beteiligen? Mein Sohn sagte, dafür ist gesorgt. Dann kam eine neue SMS und sie sagt, wann ist die Beerdigung? Mhm. Und ich hatte immer gesagt zu meinem Sohn, wenn die sich in 25 Jahren nicht meldet und dem Vater was passiert, dann möchte ich sie nicht auf der Beerdigung sehen. Mhm. Wenn der Mann tot ist, der hat so gelitten darunter, dann braucht sie nicht an dem Grab stehen. Mhm. Und dann hat mein Sohn zurückgemeldet, es ist keine Beerdigung. Mhm. Und ja, und den Satz fand ich gut, da brauchte er nicht dieses und jenes sagen. Und hat sie sich damit jetzt abgefunden? Oder? Ja, gerne hat sie gesagt, aber die Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste, wie kann ich helfen? Braucht sie vielleicht im Alter eine Putzfrau oder so? Und da habe ich gelacht. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie ich jetzt reagieren soll, weil sie noch weiter mit unserem Sohn Kontakt hat und auch wie er sich verhalten soll. Christine, ich finde die Entscheidung sehr nachvollziehbar, dass ihr sie nicht auf der Beerdigung haben wollt. Ja. Damit will sie nur ihr Gewissen beruhigen. Ja. Sie wusste sogar vorzeitig, dass es dem Vater schlecht ging. Ja. Dann hätte sie sofort reagieren müssen und hätte anrufen müssen oder vorbeikommen. Ja. Das hätte ich an deiner oder an eurer Stelle ganz genau so gemacht. Ja. So, jetzt lass uns aber weiterreden. Ja. Jetzt vergehen ein paar Wochen oder ein paar Monate und wenn sie sich bei dir meldet, wie willst du dich dann verhalten? Ja, das weiß ich eben nicht. Ja, und das finde ich ist ein Punkt, da muss man, glaube ich, schon genau drüber nachdenken. Ja. Dann würde ich ihr auf jeden Fall die Chance lassen, an deiner Stelle, dass sie mal spricht. Lass sie mal kommen. Ja. Ich finde, es ist sehr schlimm, was vorgefallen ist. Ja. Aber es sollte ja auch dennoch immer noch die Möglichkeit zu einer Versöhnung und Vergebung da sein. Ja, ich möchte auch nicht die Türen so zuschlagen, dass mein Sohn da irgendwie dann drunter leidet. Der leidet auch gewaltig. Ja, aber es geht jetzt erstmal nicht um den Sohn, sondern um dich. Ja. Und wenn du ihr die Chance gibst, dass sie sich erklären kann, vielleicht entschuldigt sie sich, vielleicht hat sie eine Erklärung, vielleicht schämt sie sich auch, vielleicht weint sie. Ja. Diese Chance, glaube ich, sollte man schon einem Menschen geben. Und dann musst du für dich entscheiden, ob du ihr vergibst und ihr wieder ein einigermaßen normales Verhältnis habt. Ja, wenn sie sich annähern möchte, würde ich die Tür nicht zuschlagen. So, das ist so kannst du doch vorgehen. Ja. Dass sie auf der Beerdigung nicht da ist, das finde ich völlig in Ordnung. Ja. Das hätte einfach nicht gepasst. Das geht nicht. Nein, das sehe ich auch so, ja. Also habt ihr gut entschieden und wenn sie sich wirklich, nur ist ja interessant, ob sie sich jetzt wirklich nochmal meldet. Ja. Vielleicht ist sie nur gerade emotionalisiert, weil der Vater gestorben ist. Ja. Vielleicht ist die Sache in 3 Wochen schon wieder vergessen. Ja. Aber dann weißt du wirklich traurigerweise, was du von ihr zu halten hast. Ja. Also, den Gedanken hatte ich auch, dass sie im Augenblick ziemlich gerührt ist und was von sich hören lässt und dass das wieder einschläft. Ja, aber vielleicht hoffen wir mal, dass es anders ist und dass sie vielleicht doch sich besinnt. Und es ist ja nie zu spät für eine richtige Entscheidung. Ja. Und dann gib ihr die Chance. Aber das willst du sowieso machen. Ja, das werde ich dann. Ja. Ja, genau. Liebe Christine. Ja. Dann nochmal, ich habe es gerade gar nicht gesagt, mein Beileid. Du hast deinen Mann verloren. Ja, und ich wünsche dir viel Kraft für die Zeit, die jetzt ansteht. Und grundsätzlich wünsche ich ihr alles Gute. Danke. Auf Wiederhören, Christine. Auf Wiederhören, schönen Tschüss. Dank. Gerne, tschüss. Tschüss. So, und hier ist Thomas. Thomas ist 45, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Kannst Morgen. Du mich hören? Ja, sehr gut, hallo Thomas. Ja, schön, weil ich über Freisprechen rede. Nee, das ist ganz okay. Normalerweise ist es nicht gut mit Freisprechen, aber das klingt gut bei dir. Ja, es geht über Voice-over-IP sogar. Ah, guck. Okay, ja, dann, du hattest am Anfang der Sendung darum gebeten, du möchtest mit jemand über die Frage sprechen, wie weit Satire, so wie das jetzt in Frankreich gewesen ist, sich solchen Themen annehmen darf und auf welche Art. und da eine Meinung zu hören. Und ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Das hatte ich mit deinem Redakteur und deinem Regisseur ja schon eben besprochen. Soll ich einfach mal sagen, was meine Meinung dazu ist? Sehr gerne, weil ich weiß es nicht. Leg mal los, ja. Also ich bin der Meinung, dass Satire natürlich eine Kunstform ist und das gehört eigentlich zur künstlerischen Freiheit, dass man sich allen Themen widmen darf. Entscheidend ist natürlich die Art und Weise, wie. Und da ich die Karikaturen jetzt selbst nicht gesehen habe, muss ich da in der Hinsicht sagen, kann ich das jetzt so nicht genau beurteilen. Aber das Thema ist ja nicht neu. Das hatten wir ja mit dem Mohammed-Karikaturen auch schon früher. Und ich finde, es kommt eben darauf an, ob man da mit Fingerspitzengefühl rangeht. In der Mail habe ich ein Beispiel genannt. Also ich finde, Monty Python hat bei Leben des Brian natürlich auch Jesus in gewisser Weise auf die Schippe genommen, aber und sicher auch ein bisschen satirisch, aber eben auf humorvolle Art. Und das finde ich bei Satire immer wichtig, dass neben dem, dass es nachdenklich macht und dass sie auch Kritik übt, dass sie auch irgendwie was zum Lachen bietet. Ja. Nur ist Humor natürlich etwas sehr Subjektives. Richtig. Du kannst etwas sehr lustig finden und ein strenggläubiger Moslem findet das nur überhaupt nicht lustig. Ja, das ist ja das, was ich mit Fingerspitzengefühl meine. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel mit Figuren wie Mohammed oder Personen wie Mohammed umgeht, dass man da natürlich auch dran denkt oder vielleicht auch mal Leute zu Rate zieht, die selber Muslime sind und das vielleicht auch vorher dann mal in der Redaktion entsprechend abspricht und sagt, guck mal, können wir das so machen? Aber Kunst ist nicht diskutabel und Kunst ist nicht demokratisch. Nee, aber man kann ja trotzdem in der Redaktion bei so einer Zeitung überlegen, ist das jetzt die richtige Sprache oder treffen wir nicht vielleicht einen falschen Nerv? Geben wir den Islamisten nicht eine Vorlage, jetzt das zum Anlass zu nehmen, auch gegen uns irgendwie als Racheakt vorzugehen? Also ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema und da sollte man einfach viel, viel mehr Recherche und Vorarbeit vielleicht walten lassen, damit man eine möglichst, sagen wir mal, aggressionsfreie Satire produziert. Am besten wäre es natürlich, was wahrscheinlich illusorisch ist, wenn auch die andere Seite drüber lachen könnte. Da müssten schon richtige Künstler ans Werk. Aber ich sag mal so, aber ich bin der Meinung, dass Satire kein Thema ausklammern sollte. Okay, aber es kann ja sein, dass das ein strenggläubiger Mensch, das muss ja gar kein Moslem sein, wir haben ja die Diskussion mit der katholischen Kirche auch schon zu Genüge geführt. Das stimmt, ja. Dass jemand einfach auf dem Standpunkt steht, das gehört nicht lustig gemacht. Darüber gehört es sich nicht, sich lustig zu machen. Ich erinnere mich an einen Titanic-Titel, da war der Papst, unser deutscher Papst, abgebildet mit der Sultane, die die verschmutzt war, übel verschmutzt war, bräunlich verschmutzt war, in der Po-Gegend. Ja. Also in der Höhe, der Hüfte. So, und dann stand darunter Heiliger Stuhl. Ja, das finde ich ist eben unter der Gürtellinie. Ja, ich habe früher auch die Titanic ab und zu mal gekauft, aber deren Humor... Also das ist eben kein Humor, über den ich lachen kann. Und dass das sicherlich auch religiöse Gefühle verletzt. Ich war früher selbst ein sehr aktiver Katholik, noch in meiner Jugendzeit, Messdiener, Kirchenchor und alles. Also da hätte ich mich mit Sicherheit auch sehr drüber aufgeregt. Aber du siehst, wie extrem subjektiv das ist. Ich erinnere mich noch, als dieser Titel rauskam, habe ich das so bei Arbeitskollegen und Freunden rumgezeigt. Und die Hauptreaktion war Gröhlen. Lustig, toll. Ja, das finde ich dann sehr traurig. Ja, aber du siehst, und du, der du dafür bist, sagst, ne, da geht's schon wieder zu weit. Ja, es ist natürlich so die Frage, es ist natürlich so, dass immer das Negative auffällt und man weiß jetzt nicht, wie viele leise gelächelt haben darüber, deren Stimme ist dann nicht so laut. Also vielleicht haben viel mehr Leute das nicht so gut gefunden, als die wenigen, die laut gegrölt haben. Ich habe ja nun auch eine sehr, sehr christliche Zeit hinter mir. Ich war über viele Jahre sehr gläubiger Christ. Das weiß ich, ich gucke eine Sendung öfter. Ja, und ich erinnere mich damals, wenn damals dieses Thema aufkam, mich hat das nicht berührt, mich hat das auch nicht verletzt. Ich habe immer gesagt oder gedacht, die können mir meinen Glauben mit solchen Dingen überhaupt nicht beschmutzen oder angreifen. Ich habe das also ignoriert. Ja, das ist natürlich gut, wenn das so ist. Also ich meine, zu meiner Zeit gab es solche Verunglimpfungen auch gar nicht, soweit ich mich erinnere. Aber das hätte mich, glaube ich, damals auch, da war ich in meinem Glauben auch sehr stark und so verankert in der Pfarrgemeinde, da hätte ich jedes Mal gesagt, kommt, ihr habt ja gar keine Ahnung, was hier abläuft und wer so blöde Witze macht, das kann man gar nicht ernst nehmen. Da hätte ich auch drüber gestanden. Das ist natürlich eben auch genau das, was dann diesen Islamisten fehlt, dass sie eben nicht in der Lage sind, darüber zu stehen und zu sagen, na gut, das ist westlicher Humor, das ist nicht unser Humor. Bei uns würde man denen wahrscheinlich die Hände abhacken, aber deswegen müssen wir auch auf der anderen Seite im Prinzip tolerieren, dass die in ihrer Kultur halt solche komischen Witze machen. Mhm. Ja. Nun ist heute etwas ganz Schlimmes passiert. Ja. Würdest du jetzt daraus die Konsequenz ziehen, vielleicht doch die Konsequenz ziehen, obwohl du eigentlich anderer Meinung bist, zu sagen, um so etwas zu verhindern, sollte man das mal die nächste Zeit tunlichst unterlassen? Dass man, als Empfehlung schon. Mhm. Aber bedeutet das dann nicht auch Einknicken vor radikal denkenden und Terrorgruppen? Das ist natürlich sehr schwer abzuwägen, ja, inwieweit man jetzt Risiken weiter eingeht. Ich meine, das können jetzt zwei Einzeltäter gewesen sein. Das heißt ja nicht, dass es deswegen so weitergehen muss. Zum anderen wundert mich allerdings, dass das möglich war, obwohl die bereits unter Bewachung standen. Mhm. Also, ja, zwei Polizisten standen da. Das ist ein bisschen wenig. Ja, und wenn diese Verbrecher gut ausgerüstet da reinstürmen. Ja, mit Kalaschnikows kommen. Ja, und die Polizisten. Ja, klar. Nee, also das ist, glaube ich, sehr schwer abzuwägen. Ich glaube, da muss man auch immer die Einzelfallentscheidungen treffen. Inwieweit geht man Risiko ein? Man sollte natürlich nicht einknicken, auf keinen Fall. Also sich mundtot machen lassen wegen sowas, das finde ich also garantiert den falschen Weg. Das kann natürlich es besteht jetzt die Gefahr, nachdem das passiert ist, dass natürlich eine Angst existiert, auch in den Redaktionen. Ja, und in anderen Zeitschriften. Oder in anderen Zeitschriften etwas vielleicht gar nicht mal so sehr kritisch oder so sehr satirisches zu schreiben. Ja, die wissen ja selber gar nicht mehr, wo die Grenze dann ist. Genau, ganz genau. Und damit hätten wir eine Stimmung der Angst und der Einschüchterung. Im Prinzip ist das, was heute passiert ist etwas wirklich Ungeheuerliches. Ja, aber das ist vielleicht... Weil ich das nicht noch sagen, weil da nämlich ein Anschlag auf unser Wertesystem hat stattgefunden. Absolut, ja klar. Nämlich auf die freie Meinungsäußerung in einer Demokratie. Ja klar, nicht im Bahnhof eine Bombe deponiert oder sowas, sondern um einfach nur so wahllos Menschenopfer herbeizuholen. Sondern das war ja auch politisch, also ganz gezielt natürlich politisch. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr erschreckend, das finde ich auch. Also das ist was Ungeheuerliches, ja. Und ja, es kann natürlich sein, dass es gerade auch in der Absicht der Attentäter lag, diese Stimmung hervorzurufen. Das kann durchaus sein. Aber wir halten mal fest, dass es sehr schwierig ist, die Grenze zu definieren. Wie weit darf Satire gehen? Das ist extrem schwer, weil der Humor ist nun mal wirklich bei jedem von uns schon anders gestrickt, geschweige denn in verschiedenen Kulturkreisen. Ja, ich kann das sehr gut beurteilen. Ich habe sehr viel, also ich wohne selbst, also die Hausbesitzer in dem Haus, wo ich wohne, die wohnen mit mir zusammen im Haus. Das ist eine türkische Familie, ganz modern westlich. Der eine ist selbstständig, der andere bei Ford. Die sprechen auch in der Familie teilweise mit den Kindern, sprechen die auch Deutsch. Also ganz modern und so. Aber trotzdem merkt man natürlich auch Mentalitätsunterschiede. Mhm. Das fängt eigentlich schon bei normalen Sitten an. Ja. Mhm. Die schenken mir nach dem Ramadan immer Fleisch. Kenne ich so vom Christentum nicht, aber das sind so gewisse Sitten und Gebräuche, die die haben, und da muss man sich einfach auch drauf einstellen, und dann darf ich denen gegenüber halt auch, muss ich halt auch ein gewisses anständiges Verhalten zeigen, und eins, dass die verstehen. Mhm. Also ich muss mich auch auf die einlassen und deren Mentalität und auch von meiner Seite aus natürlich da rücksichtsvoll sein. Also ob das jetzt Ruhezeiten sind oder wie ich mit der alten Oma umgehe. Genau, und das ist der kluge Weg des gegenseitigen Respektes. Ganz genau, genau. Und da so gut ist auch, so groß unser Respekt voneinander ist, so gut ist auch unser Verständnis miteinander. Und das finde ich eine ganz tolle Hausgemeinschaft. Wir sind quasi vorbildlich, und ich würde mich freuen, wenn das auf der ganzen Welt so wäre, dass Menschen verschiedener Religionen, verschiedener auch Auffassungen, einfach auch mal die Toleranz nach vorne bringen. Ja, also Toleranz finde ich einen sehr wichtigen Gedanken. Davon gibt es leider oft zu wenig. Ja, gerade wenn man sich so die politischen Entwicklungen anguckt mit den ganzen Demonstrationen und sowas. Also das ist nicht gerade das, was ich mir der Welt wünsche. Also ich bin gespannt, ob noch jemand anruft, vielleicht auch ein Moslem oder ein strenggläubiger Christ, weil wie gesagt, in diesem Bereich hatten wir die Diskussion ja auch schon, die ganz klar sagen, nee, das geht nicht, das kann man nicht machen, und vielleicht das entsprechend auch begründen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine dezidierte Meinung, Thomas, und vielen Dank und alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Also, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier kommt jemand, von dessen Namen könnte ich eventuell auf seine Religion schließen, nämlich Serkan, 28, guten Morgen. Hallo? Serkan schweigt. Hallo? Nee, ich glaube, Serkan ist dann doch nicht da. irgendwie ist er weg. Dann machen wir mal weiter mit Melissa. Melissa ist 20. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, jetzt höre ich dich. Ja. Hallo Melissa, 20 Jahre alt. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also es geht darum, um meine Schwester, um meinen Bruder. Ja. Und meinem Vater. Also es geht darum, wo mein Vater noch mit meiner Mutter verheiratet war, hat er trotzdem mit einer anderen Frau ein Kind erzeugt. Mhm. So, und dann, also dass es sie gab, das habe ich erfahren, als ich 7 oder 8 war, weil da kam damals eine alte Frau auf meine Mutter zu und meine Mutter ihrem Lebensgefährten und hat dann halt über das Mädchen erzählt. Und mein Vater wusste anscheinend lange davon. Und mein Vater ist ja selbstständig, hat eine Kneipe. Dann das ist jetzt ein bisschen viel. Die Mutter und der Lebensgefährte, aber der Lebensgefährte ist doch dein Vater. Nein, der Lebensgefährte von meiner Mutter ist mein Stiefvater. Das ist nicht mein leiblicher Vater. Meine Eltern sind getrennt. Ah, okay. Seit 20 Jahren. Mhm. Ja, und dann, halt, ich wusste immer von diesem Mädchen und mein Vater wusste es halt auch. Und eines Tages war ich mit meinem Bruder, Leonardo, der ist 29, in der Kneipe. Mhm. Und hab dann mit meinem Vater ein bisschen getrunken und geredet. Und dann hat sich mal... Wir reden über deinen Vater und nicht über den Stiefvater. Ja, wir reden über meinen richtigen Vater. Okay, okay. Mit ihm hatte ich auch Kontakt. Okay, genau. Ich stelle es nochmal klar, damit alles verständlich ist. Genau. Ja, ja, und dann haben wir halt gesprochen und ich habe das Mädchen bei Facebook gesucht. Mhm. Und habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass ich sie dann gefunden habe. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, du hast auch eine Tochter, die heißt Natascha. Wie findet man denn dann so eine eventuelle Schwester einfach so bei Facebook? Ja, ich wusste ja immer den Nachnamen und ihren Vornamen. Mhm. Dann habe ich das da mal angegeben, dann hatte ich 2 gefunden, habe 2 auch angeschrieben. Mhm. Den Nachnamen wusstest du woher? Von meiner Mutter, sie kannte die Frau. Also, alles ein bisschen kompliziert. Okay, aber wir nehmen es mal so, wir nehmen es zur Kenntnis, dass du den Nachnamen kanntest und dass du über Facebook dieses Mädel gefunden hast. Genau. Ja. Du bist 20 und wie alt ist das Mädchen? Sie wird jetzt auch im März 20. Mhm. Ja, dann habe ich sie halt da gefunden und sie hat nie geantwortet. Dann war ich halt, ja stimmt, dann war ich halt in der Kneipe, habe ich zu meinem Vater gesagt, du hast doch eine Tochter, die heißt Natascha. Hat er so komisch gegrinst und sagte ja. Und dann habe ich gefragt, ist die im März geboren? Dann sagte er auch ja. Mhm. Dann habe ich dem so ein Foto gezeigt und dann war der so komisch am Lachen und meinte, nein, das ist die nicht. Und da sie mir ja nicht geantwortet hatte, hat ich ihr eine Freundschaftsanfrage geschickt. Mhm. Dann hat sie es angenommen, dann habe ich sie nochmal angeschrieben. Mhm. So, dann habe ich sie erstmal ein paar Sachen ausgefragt. Hast du damals dort gewohnt? Ist sie und sie deine Mutter? Mhm. Dann hat sie bei allem ja gesagt. Mhm. So, dann habe ich gesagt, ja, ich bin deine Stiefschwester. Mhm. So, dann haben wir telefoniert, hat sie mir ihre Nummer gegeben und haben uns dann 1 Stunde, 2 Stunden später haben wir uns auch getroffen. Die hatte gar keine Ahnung von dir, dass da eventuell jemand Nein, noch ist. Nein, sie wusste es gar nicht. Mhm. Sie wusste halt, dass sie ein, also in ihrer Urkunde ist ein anderer Vater eingetragen. Ach so. Sie wusste halt auch, dass sie irgendeinen anderen Vater hat. Das ist aber kompliziert bei euch, das ist aber Wahnsinn. Ja, ich bin auch gerade voll total durcheinander. Mann. Aber dein Vater wusste von ihr und wusste auch, wie alt die ist und hat aber nie Kontakt zu dir gehabt. Nee, der hat den Kontakt auch nicht ausgesucht. Yeah. Das ist nicht so ein Vater, der sich so für seine Kinder interessiert. Ja, verstehe. So, jetzt hast du dich mit deiner neuen Schwester getroffen. Genau. Und wie war das? Ja, ich dachte so, ich habe mich natürlich erst gefreut. Ich habe mir gedacht so, oh, jetzt hast du noch eine Schwester so, die ist auch in deinem Alter. Ja, klar. Mhm. Vielleicht ist die wie du. Mhm. Und dann kam sie und total so ein asoziales Verhalten, wie sie schon mit dir beim ersten Treffen geredet hat. So. Mhm. Und dann war ich erst schockiert. Dann habe ich gesagt so, ich möchte jetzt mal meinen Vater sein Gesicht sehen. Dann habe ich zu der gesagt, wenn du möchtest, können wir in die Kneipe fahren. Mein Bruder ist schon da. Mhm. Und später rufe ich meinen Vater an. Und dann wirst du ihn auch kennenlernen. Das ist aber eine harte Aktion. Ja, und dann sind wir halt dahin gefahren. Hat sie noch geredet, ja, wenn ich da bin, dann sieht der erstmal, was los ist und so. Mhm. So großkotzig hat sie geredet. Und als wir da waren, hat sie sich sofort erstmal mit meinem Bruder verstanden. Mhm. So, und dann kam die Frau von meinem Vater und ist dann nach Hause gegangen, hat ihm Bescheid gesagt, da kam er auch zur Kneipe. Mhm. So, und als er sie sofort gesehen hat, hat er angefangen zu lachen und hat sofort geweint. Moment, woher wusste er denn, dass sie seine Tochter ist, wenn er nie Kontakt mit ihr hatte? Er wusste, dass sie gibt. Aber sie sieht ganz genau aus wie unser Onkel. Hör mal, aber damit rechnet er doch gar nicht, dass da dann plötzlich seine Tochter vor ihm steht, auch wenn die Ähnlichkeiten hat mit dem Onkel. Nein, er wusste ja, dass die da ist. Wer hat das denn gesagt? Ja, von meinem Vater, die Frau hat uns verzettelt. Wir wollten den halt überraschen. Siehst du, das musst du genau erzählen, sonst kommt man nicht mit. Okay, dann haben die sich also dann da getroffen und wie war das rührend? Ja, also die haben sich sofort verstanden. Mhm. So, also diese Aktion hat jetzt zur Folge, dass du eine neue Schwester hast, die du ein bisschen assi findest. Erstens das. Ja. Und zweitens, dass das die Ehe von meinem Bruder und seiner Frau kaputt macht. Warum? Ja, jetzt ist das Gerücht gekommen. Ach du. Das heißt so. Dass die mit dem Bruder was macht. Ganz genau. Ach du lieber Gott. Ist es ein Gerücht oder stimmt es? Ja, also die Leute, die rufen zum Beispiel meinen Vater an, wenn mein Vater zu Hause sind, und sagen ihm, dass die Kneipe hat noch so eine kleine Küche. Mhm. Die gehen dann immer da rein, umarmen sich, küssen sich dort. Und die Kunden, die sehen ja sowas. Mhm. Und die sind wirklich solche, die sofort zu meinem Vater rennen und alles sagen. Mhm. Der Bruder ist wie alt? Er ist knapp 30. Ach so, schon ein gestandener Mann. Ja. Und hat jetzt das dritte Kind ist vor 6 Monaten geboren. Ja, meine, und, Lisa, da kannst du jetzt gar nichts machen. Das Problem ist einfach nur, ich fühle mich total scheiße. Ich habe sie da hingebracht. Mhm. Und dieses Gefühl zu haben, mein Bruder könnte was mit meiner eigenen Halbschwester haben. Ist ein beschissenes Gefühl. Ja, und dass dadurch die Familie kaputt geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Gar nichts, Melissa. Ich finde, du trägst da überhaupt gar keine Schuld. Du hast es ja im guten Gewissen gemacht und mit guter Absicht. Und wenn dann jetzt daraus so etwas erwächst und in die Gänge kommt, dein Bruder ist ein 30-jähriger Mann, der weiß, was er tut, dann ist er schuld, dass er sich darauf einlässt, aber nicht du. Du hast ja nur was Interessantes angestoßen, nämlich ein Kennenlernen arrangiert. Das hätte jetzt auch gut enden können. Okay, das stimmt. Aber ich denke immer so, mein Bruder hat eine kleine Familie, also eine Familie. Mhm. Und wenn die jetzt kaputt geht, dann würde ich mir immer Vorwürfe machen, ich habe sie dahin gebracht. Nein, dein Bruder hätte auch irgendeine andere genommen. Dann scheint der irgendwie so drauf zu sein, dass der jetzt Bock hat auf irgendwelche anderen Erfahrungen. Mhm. Ich würde mir da überhaupt keine Vorwürfe machen. Das ist jetzt eine unglückliche Verkettung von Vorkommnissen. Aber du hast in keinster Weise da irgendwas Böses gewollt oder eine Intrige geschmiedet oder so etwas. Gar nichts. Es hat sich einfach doof ergeben jetzt. Und ich würde an deiner Stelle nochmal mit dem Bruder reden. Hast du schon mal ganz offen mit dem darüber gesprochen? Nee, ich traue mich den gar nicht darauf anzusprechen. Doch, das würde ich schon mal machen. Er hat mir ja schon so Andeutungen gemacht, dass er eine neue hat. Dann habe ich ihn ja gefragt, und kenne ich die? Und dann sagt er, nee, wirst du noch kennenlernen. Ich würde ihn trotzdem mal ansprechen, um mal, vielleicht klärt sich das Ganze ja sogar irgendwie auf. Sprich ihn mal an. Okay. Und zwar ganz schnell. Und ich wünsche euch allen, dass sich das alles dann doch gut fügt. Liebe Melissa. Okay, ich bedanke mich. Sehr gerne, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. 1:43 Uhr, neuer Versuch mit Serkan, 28, guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, jetzt höre ich dich, was war gerade los? Ja, ich weiß nicht, ich war einfach weg, keine Ahnung. Du warst weg, aber jetzt bist du da. Ja. Serkan, ja, also um was geht's? Ich rufe wegen dem zu dem Thema, wegen dem, was da in Paris passiert ist, rufe ich an, ja genau. Ja, Karikaturen, genau, hast du gerade schon vermutet. Ja, genau. Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, ich finde es total verkehrt, was da überhaupt passiert ist, dass da Menschen, vielleicht Väter, Mütter, ihr Leben lassen mussten, wegen sowas. Darüber müssen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Genau. Was ich aber auch falsch finde, ist, dass man Dinge verletzt, an denen die Menschen glauben und sie erst dazu bringt. Also ich begrüße es auch nicht. Man weiß ja auch, dass vorher schon so einiges passiert ist und dass man wissentlich sowas immer noch auf die Spitze treiben muss, finde ich, ist auch nicht korrekt. Ne? Also müsste auch nicht sein. Also du sagst ganz klar, religiöse Inhalte haben mit Satire sich nicht zu vermischen. Nee. Man darf nichts Religiöses satirisch bearbeiten. Also, ich finde, wir haben ja hier eine gewisse Meinungsfreiheit zu allem, was ist. Nur ich finde, man sollte Religion, Dinge, an denen Menschen glauben, die Menschenwürde, sollte man an solchen Dingen auch rauslassen. Also ich finde nicht, dass man unbedingt die Dinge beleidigen muss, an denen Menschen glauben. Also ob es jetzt ein Moslem ist oder ein Christ ist. Ich verstehe, was du meinst. Thomas hat das vorhin ja auch so gesagt. Zwischen beleidigen und einem Schmunzeln, einem humoristischen Schmunzeln, sind ja noch Welten, liegen ja dazwischen. Ja. Lehnst du das auch ab, dass man vielleicht mal so ein bisschen das auf die Schippe nehmen kann? Nee, also bei uns Moslems ist es ja so, bei uns gibt es keine Bilder von unseren Propheten. Mhm. Wir haben keine Zeichnung von ihm, wir haben gar nichts. Also beim Jesus gibt es ja jetzt im Christentum gibt es ja diese Zeichnung und wie er halt so aussehen sollte. Mhm. Bei uns gibt es das nicht. Und bei uns im Islam sind auch Filme über den Propheten, wo er selber nicht abgebildet ist. Also man sieht ihn nicht. Mhm. Und wenn dann Leute kommen, die von dem Glauben überhaupt keine Ahnung haben und dann solche Karikaturen dahinstellen und pornografisch sogar. Gut, wenn es pornografisch ist, dann müssen wir gar nicht über. Also finde ich zum Beispiel, da ist auch eine absolute Grenze gezogen. Also ich bringe meinen Glauben an meinem Kind bei. Ich versuche ihm das so gut wie möglich weiterzugeben. Und wenn ich dann sehe, dass unsere Kinder dann irgendwann mal irgendwo in der Schule oder so eine Zeitung kaufen und sowas sehen. Aber ist der Glaube und die Religion so schwach, dass sie von solchen Kleinigkeiten erschüttert werden kann? Nee, schwach würde ich dazu jetzt nicht sagen. Schwach ist es nicht. Eigentlich könnte doch die Religion... heilig, eher heilig. Also es ist mir so heilig, dass es von solchen Dingen nicht erschüttert werden sollte. Ich habe es vorhin ja gerade schon gesagt, dass ich ja selbst mal sehr überzeugter Christ war und ich die Überzeugung immer hatte, das ist mir völlig wurscht. Die können Jesus und Gott darstellen, wie sie wollen. Das kratzt mich überhaupt nicht. Ja, okay, das ist aber auch wieder eine Sache vom Glauben. Du glaubst eher an den Christentum und ich eher an den Islam. Ja, ist egal. Und du siehst deinen Glauben vielleicht eher etwas lockerer, als wie ich mein Glauben sehe. Ich war damals schon ziemlich hart drauf. Da war nichts mit locker. Das ist schon das gleiche Kaliber gewesen. Ja. Nein, das war einfach so, das hat mich gar nicht gestört, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich finde es halt nur traurig, dass Menschen dafür sterben müssen, wegen solchen Dingen. Ich finde, wir leben alle in Deutschland, sei es Moslem, sei es Christ, wir sollten versuchen, lieber beides so gut wie möglich unter einen Hut zu bringen, absolut, ohne uns gegenseitig absolut irgendwie ja zu irgendetwas zu bringen. Also ich... Du hast gerade gesagt, das wollte ich dir wollte ich vorhin gerade noch erwidern. Du sagst, Mohammed darf nicht dargestellt werden oder wird nicht dargestellt. Bei uns in Glaubensfilmen gibt es sowas. Genau. Also im Christentum wird Gott auch nicht dargestellt. Jesus Christus ja, aber Gott nicht. Gott, das ist auch tabu. Dennoch gibt es hunderte, tausende von Karikaturen, wo Gott als Mann mit weißem Bart dargestellt wird oder in den verschiedensten Formen, wo man dann auch so liest und denkt, na, das ist ja ganz lustig gemeint und das ist doch okay, das kann man doch machen, weil es eine Kunstform ist. Die Kunst ist ein hohes Gut, das wir in der westlichen Welt haben, das die Freiheit der Kunst. Okay, also meine Meinung ist, Kunst ist nicht höher als mein Glauben. Also mein Glauben ist mir da schon heiliger als die Kunst, die ich hier auf der Erde zeichne über irgendwelche Glauben oder Gott. Also mir ist mein Glauben schon heiliger und da würde ich sowas auch nicht, ich auch nicht wollen. Das verstehe ich schon. Also solche Zeichnungen gibt es ja jetzt in muslimischen Staaten nicht. Das kommt ja von eher christlichen Ländern. Und wenn man es dort erlaubt, über den Jesus oder über Gott zu spotten. Ja, das ist denen ihre Sache, aber ich, da will ich dir gleich was zu sagen. Das respektiere ich auch, wenn du sagst, für mich ist die Religion wichtiger als die Freiheit der Kunst. Für dich persönlich. Ja. Darüber diskutieren wir auch gar nicht. Die Diskussion geht ja dahin, dass wir in freien Ländern leben, Gott sei Dank, in Frankreich, in Deutschland, in Holland, wo auch immer. Ja. Und dass die Kunst eben sich frei in den freien Ländern entfalten kann, dass da eben nicht irgendeine Sittenpolizei wie in Saudi-Arabien oder was weiß ich sitzt und sagt, natürlich. Nee, dieses darfst du, das darfst du nicht. Das ist doch eigentlich ein ganz hohes Gut, was wir alle wertschätzen sollten. Glaub mir, sowas bin ich auch dafür, aber jetzt speziell Religion sollte, also wenn sie jetzt kommen und gegenüber Erdogan sich lustig machen, obwohl ich voll für den Mann bin, ist mir das eher egal, ja, weil er ist auch nur ein Mensch, ja. Aber wenn es dann um Glauben geht, um meinen Gott geht, um meinen Propheten, dann ist dann schon eine Grenze erreicht, was ich dann schon nicht mehr schön finde. Okay, dann ist es dir heilig und da ist bei dir die Grenze. Genau. Okay, akzeptiert. Serkan, jetzt höre ich gerade, dass wir noch einen dazuschalten. Du bleibst bitte auch in der Leitung, Serkan. Ja, okay. Und wir haben noch jemanden anderen. Wer ist das bitte? Jürgen? Ja? Dirk hier, hi. Dirk, hallo Dirk. Ja, hallo, hallo Serkan. Hi Dirk. Genau, wir können jetzt zu dritt sprechen. Genau, ich habe jetzt nicht alles gehört. Ich habe mich eben schon ein bisschen aufgeregt über den Messdiener, der noch nicht mal die Zeichnung kannte und dann trotzdem auf die Idee kam, dass bevor man so etwas veröffentlicht, erstmal in der Redaktion darüber sprechen sollte. Moment, welche Messdiener? Eben hattest du einen am Telefon, der war mal Messdiener. Ach, der Thomas. Genau. Ja. Achso, ja, verstehe. Ja. Und der dann sagte, bevor man sowas macht als Zeitung, müsste man erstmal redaktionell besprechen, ob das irgendwelche Gefühle verletzen würde. Das finde ich einfach vollkommen daneben. Also okay. Ich sag mal. Du hast jetzt Serkan ja auch gerade gehört. Was sagst du denn zu seiner Einstellung? Ja, finde ich sehr, sehr altbacken, finde ich nicht nachvollziehbar bei Punkt 1. Wo beginnt die Grenze? Wo ist was Religion? Also den Propheten nicht zu zeigen, nicht zu zeichnen, geht es noch weiter runter, darf man nicht über ihn sprechen, darf man nichts Schlechtes sagen, darf man, wenn man eine andere Idee hat, die vielleicht nicht kundtun. Also für mich geht die Freiheit über jegliche Form von Religion, über jegliche Form von Glauben. Und ich finde, man darf sich dagegen wehren, indem man sagt, Karikaturen sind schlecht. Ich fand die auch, wie soll man sagen, stilistisch absolut nicht schön. Also keine schönen Bilder, ist auch nicht unbedingt Kunst. Hättest du vielleicht besser zeichnen können, ja? Siehst du denn, Dirk, eine Frage noch, Dirk, um deine Position klar zu machen. Ja. Wir haben das ja schon verstanden, dass du da sehr freizügig rangehen möchtest. Absolut. Gibt es denn bei dir eine Grenze, wo du sagst, ja, also da ist dann wirklich Schluss? Nee, eigentlich nicht. Also die Grenze hört da auf, die hört nicht bei Beleidigungen auf. Die Grenze hört auf, wenn es körperlich wird. Ich finde es vollkommen legitim, dass man kann auch mich von mir aus beleidigen, oder, also ich habe jetzt keinen starken Glauben. Du dürftest mich beleidigen, ich würde mit den gleichen Mitteln bitte zurückschlagen, oder ich würde gerichtlich dagegen vorgehen. Das ist ja alles legitim, wenn das gemacht wird. Ein Beispiel, Dirk. Wenn der Prophet Mohammed oder Jesus in einer pornografischen Art und Weise dargestellt wird, würdest du sagen, das geht auch noch? Selbstverständlich. Also mich würde es nicht verletzen. Serkan würde es verletzen. Das tut mir dann für Serkan sehr leid. Aber ist das dann... Was dazu sagen? Lass mich nur kurz den Satz. Ich meine das ganz freundlich und ganz böse. Okay. Und das meine ich auch nicht ironisch, dass mir das dann leid tut. Also mir gibt es auch Sachen, die, wenn man mich irgendwie angeht, tut mir das auch weh. Aber dann kann man dagegen vorgehen, indem man sagt, gibt es einen Paragraphen, der etwas verbietet? Oder muss man dann gewalttätig werden? Das ist ja die Diskussion. Für mich steht Freiheit... Cool. Über allem. Okay, jetzt Serkan, bitte. Ja. So, jetzt mal abgesehen vom Glauben, Dirk. Mhm. Was würdest du tun, wenn ich deine Frau pornografisch irgendwo in die Zeitung karikaturmäßig hinzeichnen würde? Würdest du das auch geil finden? Nee, würde ich nicht geil finden. Du musst es ja nicht geil finden. Aber ich würde dich nicht in der Kalaschnikow... Aber du würdest nichts dagegen haben, wenn ich deine Frau, deine ganze Familie mit da reinziehen würde und schön pornografische Bilder draus machen würde. Natürlich, ich würde gegen dich richtig vorgehen. Ich würde dich zusammenscheißen. Das würde mich dann auch nicht mehr jucken. Wenn ich das erstmal da drinne habe und das der Öffentlichkeit gezeigt habe, dann kannst du dich ärgern, wie du willst. Ja. Dann brauchst du dich doch auch nicht ärgern. Warum? Dann verstehe ich dich auch nicht. Warum ärgerst du dich? Das ist doch Meinungsfreiheit. Das ist doch meine Karikatur. Das akzeptieren. Das ist ein Persönlichkeitsrecht, das ist wieder was anderes. Nee, du darfst und mein Glauben ist für mich genauso ein Persönlichkeitsrecht wie für dich, deine Frau und deine Kinder ja, auch. Aber oder? Das sind juristisch schon, das sind juristisch schon zwei verschiedene Schuhe, ja. Dann ja, muss ich da gleich geben. Ja. Das kann man dann nicht so, so unbedingt vergleichen. Ja, aber ich finde, also, okay, aber man sollte da schon auch einen etwas größeren Magen haben und sowas dann auch akzeptieren. Wenn ich das als Meinungsfreiheit empfinde, und das in Deutschland auch da rein zeichne, dann möchte ich auch, dass derjenige, den es betrifft, das auch akzeptiert. Warum meckert der dann? Sakan, dazu vielleicht ein Beispiel. Die Argumentation von Dirk ist ja, okay, wenn es euch nicht passt, dann geht gerichtlich vor. So hat das ja im Fall der Titanic-Karikatur, die ich vorhin erwähnt habe, hat die katholische Kirche das ja auch gemacht. Ja. Es gab einen Prozess. Ich glaube, die katholische Kirche hat dann verloren, aber das ist jetzt auch egal. Und wenn sie gewonnen hätte, dann hätte sie halt ihr Recht bekommen. Also es gab ein Prozedere, was dann gefolgt ist. Und das wäre doch eine gute Methode, mit solchen Dingen umzugehen. Wenn es einem nicht gefällt, dann... Ja, natürlich. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass ich nicht schön finde, dass dort eventuell jetzt Mütter oder Väter ihr Leben lassen mussten. Also das begrüße ich überhaupt nicht, dass dafür Menschen sterben müssen. Natürlich hätte man da vielleicht irgendwie anders vorgehen können. Ja. Aber man weiß, dass wir Moslems halt für unseren Glauben wirklich, also sehr an unserem Glauben hängen. Und wenn man das dann so oft schon wirklich so schmutzig dahin stellt, was dann? Ja, dann verstehe ich es auch nicht, dass man sich dann aufregt. Nee, dann verstehst du eher die Attentäter oder in welche Richtung sollte das gerade gehen? Nee, ich verstehe nicht die Attentäter. Ich wenn man weiß, dass die Moslems doch so an ihrem Glauben hängen, dann sollte man auch verstehen, dass man wirklich jetzt nicht das noch an die Spitze treiben sollte und wirklich immer noch hier ins Feuer mit Öl rennen sollte und weitermachen. Aber die haben ja nicht nur den Propheten attackiert, die sind doch permanent gegen alle, gegen Christen, die nehmen doch jeden aufs Korn. Warum muss das anders behandelt werden? Und Jürgen, du hast das eben sehr gut gesagt, warum ist man nicht so stark, selbstbewusst und klar und lässt das abprallen? Soll man doch denken, was sind das für kleine Idioten, die unseren Propheten verarschen wollen? Wir wissen, dass unser Prophet der einzig wahre, Nun kann man diese Position haben, dass man sagt, ich lasse das alles an mir abprallen. Serkan hat natürlich auch recht, wenn er sagt, ich kann das nicht so und ich bitte einfach um mehr Respekt meinem Glauben gegenüber. Und so kann ja, das ist ja kein muslimisches Problem, so kann ja ein wirklich überzeugter Christ auch argumentieren, dass er sagt, okay, bis zu einem bestimmten Punkt. Keine Karikaturen mehr von nichts und niemandem, kein Sarkasmus, keine Ironie, keine Kritik. Dirk, hast du jetzt wieder falsch verstanden. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass es komplett verbieten werden sollte. Ja. Ich habe gesagt, ich bin auch für zum Beispiel unseren Präsidenten hier Erdogan. Man kann ihn karikaturmäßig hinzeichnen. Da habe ich nichts dagegen. Er ist nur ein Mensch. Aber deine Aussage ist schon ganz klar, Serkan, dass du sagst, okay, Erdogan-Karikatur können wir machen, aber überhaupt keine Karikatur, auch keine milde Karikatur über Mohammed. Keine. Ich finde, Glauben sollte man nicht da unbedingt, sei es jetzt Islam oder Christ, ich finde, Glauben sollte man nicht so mit den Füßen treten. Also auch wenn es eine Zeichnungsfreiheit geben sollte, aber Glauben sollte man nicht mit den Füßen treten, nicht so. Das ist und die Freiheit dadurch schon? Also steht die Freiheit unter dem Glauben, unter einer Religion? Wenn deine Freiheit die Zeichnung von Karikaturen ist, dann verstehst du nicht weiter. Dann verstehst du auch nicht von der Freiheit, wie ich es dir vorhin gesagt habe, mit deiner Frau und mit deinen Kindern. Dann musst du das ja auch akzeptieren. Ist ja auch eine Freiheit. Ja, aber ich würde dagegen gerichtlich vorgehen. Drehen wir uns im Kreis. Das hatten wir ja schon geklärt, dass das zwei unterschiedliche Schuhe sind. Ich merke schon, da kommt man nicht zueinander. Da sind zwei differenziert argumentierende Männer, nämlich Serkan und Dirk, die ganz andere Positionen haben. Aber wir können frei darüber diskutieren. Das ist ein hoher Wert in unserem Land, dass wir das hier dürfen. Und ein Wort noch, Serkan, ganz kurz. Ich würde dir niemals jetzt eine Karikatur zeigen oder so, weil ich weiß, dass dich das nerven würde. Das? Ja. Überhaupt. Das finde ich korrekt. Der Provokation wegen ist ein Unding. Das so, ist auch Kinderkram. Ihr beiden, ich freue mich, dass es ein persönliches Wort zum Schluss gegeben hat. Ich danke euch sehr für die konzentrierte okay. Diskussion und für euer Mitmachen und Anrufen, ihr beiden. Und einigen uns darauf, dass Freiheit wichtig ist. Genau. Ja, alles Gute, Serkan, alles Gute, Dirk. Ich kann vielleicht noch eine Autogrammkarte? Ja, sehr gerne. Wir rufen gleich nochmal zurück, wegen der Anschrift. Okay, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder für euch da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Schlaf gut. Bis dann. Ciao.